In genau einer Woche ist es soweit. Dann geht es den Kürbissen an den Kragen zu Halloween, begleitet von schauerlichen Klängen. Jahre ist es jetzt her, dass Halloween von John Carpenter Weltpremiere feierte. Seitdem ist der Stoff um den Mann mit der weißen Maske und den scharfen Messer namens Michael Myers immer wieder neu verfilmt worden. Heute nun kommt der mittlerweile 12. Halloween-Film in die Kinos. Regisseur ist David Gordon Green. Und ob er Anke Lewicke das Fürchten gelehrt hat, das kann sie uns jetzt verraten. Guten Morgen. Guten Morgen. Für diese Art von Film muss man ein gewisses Fable haben, das mir, ich gebe es zu, völlig abgeht. Ich grusel mich nicht gerne. Wie geht's Ihnen damit? Doch, ich grusel mich schon gerne. Und wenn ich Halloween sehe, dann sitze ich ungefähr wie Jamie Lee Curtis im Original. Wirklich so zusammengefercht. Saß sie ja damals im Jalousienschrank und konnte dann durch die Schlitze rausgucken. Und dann sah sie das Grauen näher kommen und wurde regungslos. So sitze ich dann im Kino. Und jetzt, 40 Jahre später, ist ja Jamie Lee Curtis auch wieder mit dabei. Ihre Figur Laurie ist mittlerweile Mutter und Großmutter geworden. Sie ist natürlich total traumatisiert. Andererseits ist sie auch unheimlich gut vorbereitet, wenn Michael Myers wieder rauskommen sollte. Also sie wohnt in einer Art Bunker, Stacheldraht. Sie hat ein unglaubliches Waffenarsenal. Keiner will ihr aber glauben, weil er sitzt ja auch, Michael Myers, in einer Psychiatrie. Und dort gehen Journalisten hin, weil sie eben eine Sendung über ihn machen wollen. Test 1, 2, 3. Kamera läuft. Wir führen Ermittlungen über einen Patienten, der 78 an Halloween 4 unschuldige Teenager ermordet hat. Er wurde von seinem Psychiater angeschossen. Noch in derselben Nacht festgenommen. Und sitzt seit 40 Jahren in Haft. Ja, und 40 Jahre hat er kein Wort gesprochen. Von ihm geht wirklich eine unheimliche Bedrohung aus. Und die Figur von Jamie Lee Curtis soll Recht behalten. Er kann sich befreien. Er hat dann wieder diese Maske auf, die ja so blau-weiß ist, die ja auch so eine Leinwand für unsere Ängste ist. Sie werden auch nie erfahren, warum er eigentlich tötet. Er ist so die Inkarnation des puren Bösen. Und man kann so viele Kürbisse aufstellen, wie man will. Diesen Mann kann man nicht abschrecken. Halloween von 1980. Das war die Geburtsstunde einer neuen Art von Horror. Wie schaut der Horror jetzt aus? Eigentlich genauso, sehr effizient und effektiv eingesetzt. Also Michael Myers bewegt sich ja sehr langsam, aber bestimmt. Man spürt, er hat einen Masterplan, den wir aber nicht kennen. Und dann gibt es einen Schnitt und dann hat er eine unheimliche Entfernung zurückgelegt. Man weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Aber dafür hat man das Gefühl, er könnte eben überall sein. Und wie der Horror dann eingesetzt ist, das ist schon ganz gut. Man sieht eine Frau im Küchenfenster, dann sieht man ihn kommen, er geht in die Garage, holt einen Hammer. Dann sieht man die Frau nicht mehr. Man sieht nur noch so das Fenster und er geht rein und man hört dann alles nur noch. Also es wird schon sehr mit der Fantasie gespielt und dann ist die Figur, kann man natürlich auch wunderbar interpretieren, weil er ist ja nicht das böse Fremde, sondern Michael Myers kommt ja auch aus so einer Vorortsiedlung und er ist ja auch so eine Art Moralapostel, weil gerne tötet er ja Kinder, die kiffen oder gerade Sex haben. Also solche Sachen lassen sich reinlesen. Das hatte John Carpenter gar nicht so gerne. Der wollte eigentlich nur Horror inszenieren und der Horror funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und auf den Showdown kann man sich dann freuen. Dann wird wieder mit Wiederholungsmomenten vom Original gespielt, nur dass dann auf einmal ist Jamie Lee Curtis, ist die Michael Myers in dem Jalousieschrank. So. Also mir reicht das, was Sie beschreiben. Ich muss gar nicht mehr gucken, meine Gänsehaut. Es gibt aber noch viele Momente mehr. Für diesen Donnerstagmorgen ist total ausreichend ausgeprägt. Der zweite Film der Woche ist komplett anders. Ein harter Schnitt, um in der Filmsprache zu bleiben. Es geht jetzt um Ex Libris und um Frederick Wiseman, der mit seinen 88 Jahren so etwas ist wie die Ikone unter den amerikanischen Dokumentarfilmern. Wiseman besucht gerne Institutionen, ob Krankenhaus, Frauengefängnis oder Boxhalle. Und jetzt ist es eine Bibliothek, nämlich die Public Library in New York. Was zieht ihn dahin? Ja, Institutionen macht er immer wieder, weil darüber lassen sich ja Gesellschaften reflektieren. Also wenn er zum Beispiel in eine Highschool geht, geht es natürlich auch um das Bildungswesen. Und hier geht es eben auch um die Bildung, weil das ist ja die Idee von öffentlichen Büchereien, Bildung zu vermitteln. Und das ist so, mit einer tollen Leidenschaft wird das betrieben von den ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Der Film geht ja 3 Stunden und er er nähert sich einfach so den verschiedenen Büros. Dann ist er auf einmal bei den Telefonistinnen, die immer ganz sorgfältig Auskunft geben. Dann sieht man den Verwaltungsrat, der tagt, ob man nicht doch vielleicht populärere Bücher nehmen sollte. Dann würde insgesamt einfach die Quote noch steigen. Dann geht es eben um die Frage, nimmt man Obdachlose mit rein? Dürfen die da einen Kaffee trinken und vielleicht auch mal ein Stündchen schlafen? Und wenn man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sieht, die Energie, dann möchte ich am liebsten auch direkt Mitglied werden. Und ich wüsste schon, ich würde immer in diesen Raum gehen, wo alle Fotografien, die mit New York zu tun haben, versammelt ist. Da sieht man dann so richtig ganz toll Stadtgeschichte. Ist das auch ein politischer Film? Ja, dieses Mal geht es Frederick Wiseman wirklich darum, so eine amerikanische Utopie zu entwerfen. Weil wenn man in diese Leseseele geht, dann sind da natürlich alle Klassen, Schichten versammelt. Die National Libraries haben ja auch die Funktion von Volkshochschulkursen. Also sie geben Einwanderern eben Englischunterricht, alles. Das kommt alles mit da rein. Und zu einer Demokratie gehört eben auch Bildung. Und genau um diese Bildung geht es hier. Zwei Filme, die ein breites Spektrum aufmachen und durch Anke Lewicke hier in Studio 9 verbunden werden. Halloween in der 12. Ausgabe und in der Regie von David Gordon Green. Und dann Ex Libris von Frederick Wiseman.